sie fragt höflich, was ich möchte. Nen dummen Spruch verkneif ich mir. Ich sag, was Kühles trinken wär vielleicht das Beste. Es ist ja auch sehr heiß bei dir. Sie serviert, als hätte sie königliche Gäste. Ich stell mir vor, wie sie ihr Kleid verliert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ihre Bude wird so angenehm häuslich. All der Krempel passt zu ihr. Sie bemerkt nicht, wie sie hitzig überzeugt spricht, für das ich mich nicht interessier. Dass das nicht meine Welt ist, wird mir deutlich. Doch irgendwie bin ich fasziniert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Oh, ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Was ist da nur los, dass ich so lange schweig? Ist das vielleicht ein Rettungsboot? Oder nur der Ast, nach dem ich greif? Oder nur der Ast, nach dem ich greif? Noch beschäftigt, ist wer von uns die Spächen treibt. Wir wirken beide ziemlich übernächtigt, nur nicht gerade wie verknallt. Verdächtig funkeln unsere Augen nicht vor Liebe, sondern aus Zufriedenheit. Trotzdem hab ich keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Trotzdem hab ich keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da